Am 6. August 1914 erließ Kaiser Wilhelm II. Einen Aufruf an das deutsche Volk. Darin hieß es: Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Das war keine Resignation, im Gegenteil. Die Deutschen gedachten zu siegen. Die Kriegserklärungen waren hinausgegangen. Die deutsche Mobilmachung vollzog sich, wie der Historiker Hermann Stegemann festhält, mit überraschender Schnelligkeit und Pünktlichkeit. Und Stegemann fügt hinzu, als Kaiser Wilhelm II. Am 16. August Berlin in Richtung auf Mainz verließ, um sein Hauptquartier vorerst in Koblenz zu nehmen, war die Versammlung der Kräfte zum Vormarsch bereits so gut wie vollendet. Die Deutschen begannen zu siegen. Die Extrablätter und Sonderausgaben der Zeitungen folgten einander wie im Herbst fallende Blätter. Extrablatt! Am 1. August 1914 sind deutsche Truppen in Luxemburg eingerückt. Seit dem 2. August 1914 ist das gesamte Verkehrsnetz von Luxemburg in unserer Hand. 3. August 1914. Deutsche Reiter traben durch die burgundische Pforte. Begeistert wurden diese Meldungen überall in Deutschland aufgenommen. Wildfremde Menschen fielen einander auf den Straßen um den Hals. In den Städten und Dörfern läuteten die Glocken. Und sie konnten weiter läuten, denn die Erfolge gingen weiter. Extrablatt, 7. August 1914. Die Festung Lüttich ist von unseren tapferen Truppen genommen worden. Das rechte Maasufer ist unser. Generalmajor Erich Ludendorff ist an der Spitze seiner Truppen in die Festung eingedrungen. Sieg, Sieg, Sieg! Damit war für den deutschen rechten Flügel der Zugang zum belgischen Maastal erreicht. Die Linie, hinter der die deutschen Divisionen zur kommenden freien Bewegung aufgestellt werden konnten, war genommen. Die Siegesmeldungen vom westlichen Kriegsschauplatz hörten nicht auf. Extrablatt! Neuer Waffenruhm an den deutschen Fahnen! Unsere kühnen Soldaten haben am 27. August 1914 Lille genommen! Extrablatt vom 28. August 1914! Der rechte Flügel unseres stolzen Heeres hat die Somme bei Peronne überschritten! Kurz danach kamen ebensolche Siegesmeldungen auch vom Kriegsschauplatz im Osten, aus Ostpreußen. Endlich! Die Deutschen jubelten noch lauter, soweit das noch möglich war. Sie rissen sich die Zeitungen aus den Händen, in denen die balkengroßen Überschriften standen. Extrablatt! Glorreicher Sieg bei Tannenberg in Ostpreußen! Die russische Armee des Generals Alexander Samsonow ist in einem Cannae-Sieg am 31. August 1914 vernichtet worden. Samsonow hat sich erschossen. Wir siegen an allen Fronten! Es hörte immer noch nicht auf mit dieser Erfolgsserie. Es war, als säße das ganze deutsche Volk am Roulette-Tisch in einem einzigen, nicht endenden Glücksrausch. Aber es war nur eine Glückssträhne. Das merkten jedoch die wenigsten. Am 13. September 1914 ging ein neues Extrablatt von Hand zu Hand. Darin stand: 12. September 1914. Wieder eine russische Armee vernichtet. General von Rennenkampf wurde an den masurischen Seen geschlagen. Eine überwältigende Waffentat unserer Truppen unter der Führung des Generalobersten Paul von Benneckendorff und von Hindenburg und seines Generalstabschefs Generalmajor Erich Ludendorff. Ein großes Aufatmen ging durch Deutschland. Der Zwei-Fronten-Krieg hatte seinen Schrecken verloren. Aber es waren alles nur vordergründige Siege. Am 12. September war für die Franzosen bereits das Wunder an der Marne geschehen. Die Russen betrachteten die Niederlage Rennenkampfs lediglich als örtlichen Erfolg der Deutschen. Denn zur gleichen Zeit konnten sie die Österreicher und Ungarn, die K&K-Armee, zwingen, das wochenlange Ringen um Lemberg einzustellen und über die Weichsel und über den Saal zurückzugehen. Die Behauptung, dass diese Siege eigentlich bedeutungslos waren, muss bewiesen werden. Das wird in Kapiteln geschehen. Erstens: Wie sahen nach der Niederlage Frankreichs im Kriege von 1870-71 der deutsche Generalstabschef Generalfeldmarschall Graf von Moltke und später sein Nachfolger General Graf von Waldersee die Lage? Zweitens: Welche Gedanken und Pläne entwickelte der nächste Chef des Generalstabes, Alfred Graf von Schlieffen? Und drittens: Was machte dessen Nachfolger, General der Infanterie von Moltke, daraus? Das Kapitel 1 ist kurz. Unmittelbar nach der Niederlage Frankreichs im Krieg 1870-71 hatte Generalfeldmarschall Graf von Moltke als damaliger Chef des Generalstabes gesagt: Die gefährlichste Probe, welche der Fortbestand des neuen Deutschen Reiches auszuhalten hat, würde ein Krieg gleichzeitig mit Russland und Frankreich sein. Und da die Möglichkeit einer solchen Kombination nicht in Abrede zu stellen ist, so wird es gut sein, die Mittel zur Abwehr bei Zeiten in Erwägung zu ziehen. Seine Lösung des Problems war noch 1877, den Angriff zunächst gegen den Westen zu führen. Doch schon kurz darauf ändert er seine Meinung, wegen des Ausbaus der französischen Befestigungen und wegen Anhäufung russischer Truppen in den Grenzgebieten. Mit einem Viertel des Heeres sollte im Westen verteidigt und mit drei Viertel im Osten offensiv operiert werden. Später, nach dem deutsch-österreichischen Bündnis, verteilt er im Hinblick auf den Zuwachs die deutschen Kräfte etwa 1:1. Sein Nachfolger, Graf von Waldersee, vertieft diese neuen Überlegungen und beurteilt die Lage so. Wenn es gleichzeitig zum Kriege gegen Russland und Frankreich kommen sollte, dann muss auch etwa die Hälfte des deutschen Heeres zusammen mit den Streitkräften der Verbündeten zum Angriff gegen Russland angesetzt werden. Und mit der anderen Hälfte muss im Westen zunächst verteidigt werden. Bei solcher Kräfteverteilung scheint ein rascher Erfolg im Osten ebenso wie die vorläufige Abwehr im Westen gewährleistet. Diese deutsche Verteidigung im Westen kann sich dabei auf die nur 270 Kilometer lange deutsch-französische Grenze beschränken und als Eckpunkte die Festungen Metz und Straßburg einbeziehen. Kapitel 2. Der nächste Chef des Generalstabes, Alfred Graf von Schlieffen, arbeitete in dieser Dienststellung von 1891 bis 1905. Im Jahre 1892 beendete er eine militärische Studie, die später den Namen Schlieffenplan erhielt. Dieser Plan war ebenso exakt wie ein Eisenbahnfahrplan. Darin untersuchte er die Situation Deutschlands in einem möglichen Krieg. Schlieffen prüfte die Frage, mit welchen Gegnern das eben erst geschaffene Deutsche Reich zu rechnen haben würde. Er kam zu dem Ergebnis, dass die wahrscheinlichen oder möglichen Gegner zeitlich in zwei Kategorien einzuteilen seien. Einmal diejenigen, deren Eingreifen sich sofort auswirken musste. Das waren Frankreich, die Balkanländer und Russland. Dann die Gegner, mit deren Eingreifen später zu rechnen sei. Hier schrieb er die Namen England und Amerika. Seine weitere Überlegung begann mit der Frage, wer konnte gegen die Sofortgegner kämpfen? Gegen Frankreich waren es die deutschen Truppen allein. Gegenüber den Balkanländern fiel diese Rolle den Divisionen der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie zu. Gegen Russland konnten deutsche und österreichische Soldaten den Kampf gemeinsam aufnehmen. Die Folgerung daraus war einfach und darum genial. Schlieffen schrieb und lehrte. Der deutsche Sieg über Frankreich ist die Voraussetzung für die glückliche Durchführung des Kampfes gegen Russland und damit auch für den Enderfolg Österreich-Ungarns. Die Frage des Zusammenwirkens beider Heere gegen Russland gewinnt erst Bedeutung, wenn starke deutsche Kräfte aus dem Westen frei werden. Weiter hieß es in dieser Pflichtstudie. Das russische Eisenbahnnetz ist jämmerlich. Der Generalstab des Zaren wird 6 Wochen brauchen, um eine Armee an unsere Grenzen zu bringen und mehrere Monate, um eine Offensive von Bedeutung einzuleiten. Wir aber können Frankreich in weniger als 2 Monaten niederwerfen. Dort müssen wir beginnen, unter Belassung einer schwachen Deckung auf russischer Seite. Es wäre lächerlich, eine militärische Aktion gegen Frankreich als Ausfallstoß auf den kleinen Raum der französisch-deutschen Grenze zu planen. Unsere heutigen Großarmeen brauchen weite Flächen, um sich vorteilhaft entwickeln zu können. Und überdies ist der Frontalangriff eine primitive und notdürftige Kampfauffassung. Wir müssen als unser Ziel nicht die Front des Feindes, sondern seine äußersten Flügel betrachten. Die Doppelumfassung des römischen Heeres durch Hannibal bei Cannae ist immer noch ein Meisterwerk. Die französische Armee an ihren beiden Flügeln zu umgehen, ist uns aus geografischen Gründen unmöglich. Aber wir können den rechten französischen Flügel in der Festungsregion fesseln und den linken Flügel umgehen, indem wir durch Belgien durchziehen. Gegen diese Auffassung gab es einen gewichtigen Einwand. Seit 1839 wird die belgische Neutralität von England, Frankreich, Russland, Preußen und Österreich garantiert. Der Vertrag ist immer noch in Kraft. Die belgische Neutralität verletzen heißt England gegen uns stellen. Schlieffen war sich dessen bewusst und meinte dazu: Jede Aktion hat ihre Gefahren. England wird uns wahrscheinlich den Krieg erklären. Aber sein Eingreifen wird verspätet sein und von geringfügiger Bedeutung. Nach der Niederwerfung von Frankreich wird England mit dem Frieden einverstanden sein, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Es gilt, mit unserer bedeutendsten Streitmacht den linken Flügel der Franzosen zu umgehen. Nach dem Durchzug durch Belgien muss diese Streitmacht jenseits der französischen Armeen auf Paris marschieren, sie dabei von Paris abschneiden und dann gegen ihren Rücken einschwenken. Abschließend sagte Schlieffen: Wie sich bis dahin die Lage im Osten gestalten wird, lässt sich vorher nicht übersehen. Für einen Generalstabschef ist dieser Satz in der Planung eines möglichen Krieges gegenüber einem wahrscheinlichen großen Kriegsschauplatz überraschend, zumindest ungewöhnlich. Schlieffens Überlegungen zu diesem Punkt waren für seine Zeitgenossen zu kühn. Außerdem hätten sie aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht werden können. Sie gipfelten in der Forderung, zunächst mit allen Kräften Deutschlands Frankreich anzugreifen und im Osten überhaupt keine aktiven Feldtruppen, sondern nur einige Landwehrverbände stehen zu lassen. Der Grundgedanke seines Plans beruhte auf seiner Beurteilung der Gegner, die später, dann aber mit Sicherheit auf den Plan treten würden, also der Engländer und Amerikaner. Er wusste, dass Deutschlands Armee für den aktiv geführten Krieg auf zwei Fronten zu schwach war. Der spätere englische Premierminister Lloyd George bestätigte diese Meinung bereits am 1. Januar 1914 im Daily Chronicle. Das deutsche Heer ist eine Lebensfrage, nicht allein für den Bestand des Deutschen Reiches, sondern auch für das nackte Leben und die Unabhängigkeit des Volkes selbst, weil Deutschland nun einmal von anderen Nationen umgeben ist, deren jede ein etwa ebenso starkes Heer besitzt wie Deutschland selbst. Wir vergessen, dass wir darauf bestehen, über Deutschland zur See eine Überlegenheit von 60 vom 100 zu haben, während Deutschland nicht einmal annähernd diese Überlegenheit Frankreich gegenüber hat und dabei noch mit Russland an seiner Ostgrenze rechnen muss. Graf Schlieffen änderte den Plan seines Vorgängers schon Anfang der 90er Jahre. Es war Russland zwar gelungen, den Zeitbedarf für Mobilmachung und Aufmarsch durch Verbesserung der Heeresorganisation und durch Bahnbauten abzukürzen. Jedoch, und das ist der wesentlichere Punkt, der deutsche Generalstab erwartete jetzt den Hauptstoß des russischen Heeres gegen Deutschland, also direkt gegen Berlin, und nicht mehr wie bisher gegen Österreich-Ungarn. Man konnte daher nicht mehr hoffen, im Osten in absehbarer Zeit eine Entscheidung zu erzwingen, die die Abbeförderung der Masse des deutschen Heeres an den Rhein gestattete. Trotzdem, so schnell konnten die Russen nach Schlieffens Berechnungen auch wieder nicht aufmarschieren, dass sie zur akuten, brennenden Gefahr wurden. Er wusste um den schlechten Zustand des russischen Eisenbahnnetzes. Daher seine Forderung, auf eine Formel gebracht, stärkere Rüstung und zuerst Angriff gegen Frankreich mit starkem rechten Flügel. In Schlieffens Plan stand noch der gewichtige Satz: Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nach dem Niederwerfen Frankreichs vor das Problem einer Invasion in ein bereits besetztes Land gestellt. Das Problem einer Invasion. Dieses Wort darf nicht überhört und vergessen werden. Deutschlands Ziel durfte es nicht nur sein, Paris zu nehmen. Das hätte zwar einen sehr eindrucksvollen Punkterfolg gebracht, aber der Kampf wäre noch nicht entschieden gewesen. Der allein entscheidende K.O.-Schlag gegen Frankreich lag in dem Wort Schlieffens: Macht mir den rechten Flügel stark. Alles, aber auch alles kam darauf an, dass in der kürzestmöglichen Zeit der am weitesten rechts stehende deutsche Grenadier erst nördlich von Paris, dann an die Seine-Mündung, an den Kanal, dann westlich an den Atlantik kam. Das Stärkeverhältnis zwischen dem rechten deutschen Angriffsflügel und dem linken Flügel sollte 7:1 betragen. Der linke Flügel sollte aber in dem Augenblick noch weiter zugunsten des rechten Flügels geschwächt werden, indem die Franzosen in Elsaß-Lothringen angriffen. Je weiter die Franzosen dabei nach Osten Boden gewonnen hätten, desto leichter wäre der rechte deutsche Angriffsflügel in ihren Rücken geraten. Dieser lange Sichelschnitt über das neutrale Belgien hinweg, durch Flandern, durch die Champagne, durch ganz Nordfrankreich, über die Marne hinweg und eben mit dem rechten Flügel an den Kanal heran, das war Schlieffens Gedanke. Wenn das erreicht war, hatte er den Rücken frei. Dann war die Invasion für England und die USA problematisch geworden. Aber erst dann, keinen Tag früher. Alle diese Punkte. Zunächst mit voller Kraft und Wucht allein gegen Frankreich zu marschieren. Paris von der unteren Seine aus zu umgehen und von Westen her anzugreifen. Die veraltete Ansicht, die Reservisten nicht in der ersten Linie einzusetzen, aufzugeben und sie zwischen die aktiven Divisionen einzugliedern, sodass damit praktisch 20 Divisionen zusätzlich in der ersten Linie auftraten. Im Osten darauf zu vertrauen, dass der russische Vormarsch insgesamt gesehen immer noch schwerfällig sein würde. Das alles war der Schlieffenplan. Ein Heer besteht aus aktiven Divisionen und aus Reservisten. Jeder weiß, dass die Reservisten, zumindest in den ersten Kampftagen, nicht den gleichen Kampfwert wie die Aktiven haben. Schlieffen wusste das natürlich auch, aber er sagte: Die Reservetruppen werden klug zwischen die aktiven Divisionen eingegliedert. Kapitel 3. Der Nachfolger Schlieffens, General der Infanterie von Moltke, der musisch veranlagte Neffe des Generalfeldmarschalls von Moltke von 1870-71, verfolgte den Schlieffenplan zunächst nicht weiter. Er rechnete als sichere Faktoren nur die Streitkräfte Deutschlands und Österreichs auf der einen, Frankreichs und Russlands auf der anderen Seite. Die USA wurden ausgeklammert, weggelassen, abgetan. Sie interessierten den neuen Chef des Generalstabes nicht. Seine konventionellen Gegner beurteilte er so. Russland hat seit dem unglücklichen Feldzug gegen Japan seine Armee einer durchgreifenden Reorganisation unterzogen. Es hat seine bis dahin friedensmäßig bestehenden Reserven und Festungstruppen zu aktiven Armeekorps umgewandelt. Es hat eine Veränderung in der Dislokation seiner Truppen vorgenommen, die ihre Mobilmachung erleichtert und ihre Verwendung im Kriegsfall begünstigt. Es hat ungeheure Summen aufgewendet, um die Armee mit besserem Kriegsmaterial, besonders mit schweren Geschützen und mit einem modernen Feldgeschütz auszustatten. Moltkes Meinung über den westlichen Gegner lautete: Frankreich unterhält unter schärfster Inanspruchnahme seiner Bevölkerung ein Heer, das im Friedenspräsenz stand, dem des Deutschen Reiches fast gleichkommt. Frankreich hat sich in einer beispiellosen Weise gegen einen deutschen Einmarsch verbarrikadiert. Seine vier großen Grenzfestungen Verdun, Toul, Épinal und Belfort sind mit allen Mitteln moderner Technik ausgebaut und durch eine Reihe von Sperrforts miteinander verbunden. Dabei nutzt es seine Volkskraft in einer Weise aus, hinter der Deutschland weit zurückbleibt. Während Deutschland von seiner militärpflichtigen Mannschaft zur Ausbildung mit der Waffe insgesamt 53,2 vom 100 aushebt, hebt Frankreich insgesamt 82,9 vom 100 aus. Außerdem, Frankreich hatte die dreijährige Dienstpflicht. In Deutschland waren es nur 2 Jahre, wobei zu wiederholen ist, dass die einzelnen Jahrgänge nur zu wenig mehr als 50% in die Kasernen gerufen wurden. Die USA und Großbritannien hatte der jüngere Moltke aus seinen Plänen herausgelassen. Aber sonst wollten beide, Schlieffen und der jüngere Moltke, zuerst Frankreich niederschlagen und dann mit den freigewordenen Kräften gegen Russland kämpfen. Das stimmt nur bei oberflächlicher Betrachtung. Wollte Schlieffen die Umfassung in schiefer Schlachtordnung erzielen, so muss Moltke wohl an eine doppelte Umfassung gedacht haben, zumindest im Verlauf der Kämpfe. Entscheidend war die Veränderung des Stärkeverhältnisses auf den beiden Flügeln der deutschen Armee im Westen. Er stärkte den linken Flügel im Verhältnis 1:3, entgegen Schlieffens Plan 1:7. Die Franzosen kannten den vom jüngeren Moltke verwässerten Schlieffenplan. Im Mai 1914 hatte das zweite Büro des Generalstabes der französischen Armee den Mobilisierungsplan der Deutschen in den Händen. Da stand noch der Satz, die Reservetruppen werden so eingesetzt wie die Aktiven. Aber es war nicht mehr herauszulesen, dass der deutsche Grenadier an den Kanal marschieren sollte. Wahrscheinlich hätten die Franzosen einem solchen Plan auch gar keinen Glauben geschenkt, denn sie glaubten nicht an die Möglichkeit, dass die deutschen Reserven genauso eingesetzt würden wie die aktiven Divisionen. Das alles stand im Gegensatz zu ihren eigenen Hypothesen und hätte eine Überprüfung des eigenen französischen Aufmarschplanes Nummer 17 nötig gemacht. So etwas ist unbequem, umständlich. Dieser Plan 17 ging davon aus, dass die Deutschen, auch wenn sie in Belgien einmarschieren sollten, ihre Operationen nicht weiter nördlich als bis Namur vortragen würden. Daher blieben die Franzosen bei ihrer Kampfführung nach dem Plan 17, der übrigens genauso einfallslos war wie die Ausführung des Schlieffenplans durch den jüngeren Moltke. Die Franzosen sagten: Es ist die Absicht des oberkommandierenden Generals, unter Zusammenfassung aller Streitkräfte die Schlacht zu suchen, wobei die Rechte der gesamten Kampfgliederung sich auf den Rhein stützt. Die Franzosen erwarten allein den Frontalangriff. General Joffre schrieb nach dem Krieg in seinen Memoiren: Man muss zugeben, dass der Gebrauch, den die Deutschen im August 1914 von ihren Reservedivisionen machten, für uns überraschend war. Nun kommen wir zu den Kämpfen selbst. Die Deutschen griffen schließlich im Westen mit 7 Armeen und 4 der obersten Heeresleitung unmittelbar unterstehenden Kavalleriekorps an, insgesamt 1.600.000 Mann. Die 1. Armee unter Generaloberst von Kluck am rechten Flügel. Kluck war Reiter, 68 Jahre alt, und wie alle deutschen Militärs hohen Ranges höchst widerwillig gegenüber jeder Art von Unterordnung. Dieser letzte Punkt wird noch eine Rolle spielen. Die Siegesmeldungen in der Heimat überschlugen sich. Die Deutschen siegten. Am 27. August nahmen sie Lille. Am nächsten Tag glückte der 1. Armee, dem wichtigen rechten Flügel, der äußersten Schneide und Spitze der Sichel, der Übergang über die Somme bei Peronne. Die 2. Armee, die nächste am bedeutsamen rechten Flügel, schlug die Franzosen bei Charleroi am 23. August. Marschstrecken bis zu 60 Kilometer pro Tag waren für die Grenadiere die Regel. 25 Kilo Gepäck schleppten sie dabei mit. Die Deutschen siegten noch immer. Der rechte Flügel kam voran. Er kam, nach der Beurteilung des deutschen Generalstabschefs von Moltke, sogar so gut voran, dass dieser am 27. August 1914 den Befehl gab, zwei Armeekorps vom Westen per Eisenbahn zur Ostfront abzutransportieren. Nun war das Kräfteverhältnis der beiden deutschen Flügel im Westen auf 2,5:1 abgesunken. Wahrscheinlich war das die entscheidende Schwächung des Angriffsflügels. In Lothringen waren die 6. und 7. Armee erfolgreich gegen die französische Offensive. Sie erhielten den Befehl zum Durchbruch zwischen Toul und Épinal. Moltke erhoffte sich davon die beiderseitige Umfassung des französischen Heeres. Aber es kam anders. In den letzten Augusttagen und am 1. und 2. September 1914 war der Marsch der 1. deutschen Armee unter dem Reiter von Kluck zunächst gegen die untere Seine westlich von Paris gerichtet gewesen. Dann schwenkte der gesamte deutsche Heeresflügel mehr nach Süden ein. Dabei kam die 1. Armee allmählich in eine Vorwärtsstaffelung von einem Tagesmarsch zur 2. Armee. In der Nacht vom 2. zum 3. September erhielt das Armeeoberkommando I daher folgende Weisung aus Luxemburg. Absicht oberster Heeresleitung, Franzosen in südöstlicher Richtung von Paris abzudrängen. 1. Armee folgt gestaffelt der 2. Armee und übernimmt weiterhin Flankenschutz des Heeres. Bei diesem Befehl muss man die Mentalität von Klucks berechnen, zumindest mitberechnen. Er stand vorwärts gestaffelt zur 2. Armee. Wenn er diesen Befehl ausführte, dann würde das für ihn einen Stopp von mindestens 2 Tagen bedeuten. Einen Tag, ehe die 2. Armee auf gleiche Höhe kam, und einen 2. Tag, bis sie so weit vorgekommen war, dass sich der Flankenschutz hätte auswirken können. Generaloberst von Kluck sah daher in dieser Weisung der obersten Heeresleitung eine Degradierung seiner Divisionen zur Reservearmee. Das kam für den Reitergeneral nicht in Frage. Und wie gesagt, so sehr weit her war es nicht mit der Unterordnung deutscher Militärs hohen Ranges, Kluck beachtete den Befehl nicht und griff weiter an. Später fand er eine fadenscheinige Erklärung für sein Verhalten. Die 2. Armee verlor ihren Flankenschutz. Kluck blieb vorgestaffelt, drehte aber nach Süden ein und wollte nun die Marne ostwärts von Paris überschreiten. In diesem Augenblick bekam der französische General Joseph Gallieni, dem man die Verteidigung von Paris anvertraut hatte, seine große Chance. Seine Aufklärungsflugzeuge meldeten ihm die Richtungsänderung der Deutschen. Jetzt boten sie ihm ihre offene, rechte Flanke dar. Es war nicht zu glauben. Damals am 6. September 1914 ist die berühmte Geschichte geschehen, dass in Paris die Polizisten jedes Taxi anhielten, den zivilen Benutzer hinauswarfen und die Fahrzeuge auf den riesigen Platz vor die École Militaire dirigierten. Hier wurde zunächst eine ganze Brigade und später mehr eingeladen und an die Front gefahren. Das ergab eine Streitkraft, die zur rechten Zeit am rechten Platz in der offenen rechten Flanke der deutschen Armee angriff. Der französische Angriff brachte doch zwar einige Verwirrung, aber nicht mehr. Bedrohlich war die ganze Angelegenheit noch keineswegs. Da geschah der Umschwung. Im nüchternen Reichsarchiv steht darüber: Die Marne-Schlacht endete mit dem Sieg der deutschen Waffen. Ihr alleiniges Verdienst war der Sieg an der Marne, der die Möglichkeit bot, das große Ziel des deutschen Operationsplans trotz aller Irrungen und Wirrungen im letzten Augenblick doch noch zu erreichen. Da trat völlig unerwartet die oberste Heeresleitung aus ihrer bisherigen Zurückhaltung heraus und griff in verhängnisvoller Weise in die Schlacht ein. Das Unbegreifliche wurde Ereignis. Das Westheer wurde aus dem unter blutigen Opfern errungenen Siege durch den Mund des Vertreters der obersten Heeresleitung in dem Augenblick zurückgerufen, als es im Begriff stand, die Früchte der vorangegangenen Kämpfe zu ernten. In verhängnisvoller Weise. Für französische Ohren klingt das nicht allzu schmeichelhaft. Diese Feststellung eines amtlichen Werkes ist in Frankreich mit offenkundigem Missbehagen gehört worden. Niemand lässt sich nach einem großen Erfolg, und das war die Marne-Schlacht in der Gesamtwirkung für Frankreich, gern sagen, dass nicht persönliche Tüchtigkeit und zielbewusstes Handeln, sondern ein Missgeschick des Gegners, ein Zufall, die Wendung herbeigeführt hat. Der zitierte Vertreter der obersten Heeresleitung ist der Oberstleutnant Hentsch. Er war Chef des Nachrichtenbüros der Heeresleitung unter Moltke. Über seine unglückliche Rolle bei der Marne-Schlacht wird noch berichtet werden. Zuvor muss jedoch die Lage noch weiter geschildert werden. Seit dem 30. August lag das deutsche Hauptquartier in einer Mädchenschule in der Stadt Luxemburg. An der einen Wand in Moltkes Zimmer hing die Karte der Westfront, an der anderen die vom Kriegsschauplatz in Ostpreußen. Der Generalstabschef verfolgte die spärlich eingehenden Meldungen der Armeeoberkommandos und bekam am 8. September früh den Eindruck, dass auf dem rechten Flügel zwischen der 2. und 1. Armee eine Lücke entstanden war. Wie groß war diese Lücke? Mit dieser Frage beschäftigte sich der massige Mecklenburger und der qualvolle Ausspruch von ihm ist verbürgt. Wir wissen nichts oder fast nichts. Und das Wenige, das wir wissen, ist niederschmetternd. Vor dieser angeblich so gefahrdrohenden Lücke standen die Briten mit ihrem Expeditionskorps von 4 Divisionen unter dem Befehl von Sir John French. Sir John trug in seiner Tasche einen Befehl, den er von seinem Kriegsminister, dem Feldmarschall Lord Kitchener, bekommen hatte. Darin stand unter anderem: Alle Anstrengungen sind zu machen, um für ein Minimum von Verlusten an Mannschaften und Material zu sorgen. Ich bitte Sie, genau darauf zu achten, dass Ihr Kommando völlig unabhängig bleibt. Sir John dachte nicht eine Sekunde daran, von diesem Befehl abzuweichen. Als er vom französischen Generalstab davon überzeugt werden sollte, in diese Lücke zwischen der 1. und 2. Armee hineinzustoßen, blieb der Brite unbeweglich. Auch das Argument der französischen Seite, dass doch die russische Offensive bereits im Gange sei und dass diese Offensive die Deutschen sicherlich zwingen würde, einen Teil ihrer Kräfte aus dem Westen abzuziehen und an die galizische Front zu bringen, auch dieses Argument überzeugte Sir John nicht. Seine Antwort soll typisch britisch gewesen sein. Galizien ist ein bisschen weit von hier entfernt. Die unbestreitbare Tatsache bleibt. Zwischen der 1. und 2. Armee klafft eine Lücke. Sie war nicht breit, aber sie war da. Andererseits, am äußersten rechten Flügel der 1. Armee, kamen deutsche Grenadiere bis Senlis und lasen dort auf dem Kilometerstein Paris 45 Kilometer. Das elektrisierte. 45 Kilometer, das war ein kleiner Tagesmarsch, nicht mehr. Und deutsche Reiter der 4. Kavalleriedivision ritten im Oisetal entlang der Route Nationale 16 bis Lusarche vor. Von dort waren es überhaupt nur noch 30 Kilometer bis zur Lichterstadt. Als diese Kavalleristen der 4. Division ihren abgejagten Gäulen gerade wieder die Sporen geben wollten, Richtung Paris, Richtung Eiffelturm, erhielten sie einen neuen Befehl. Sie mussten nach Osten abschwenken. Das war die Auswirkung der Reise des bereits erwähnten Oberstleutnant Hensch. Doch davon später. Zunächst sind, um diese unheilvolle Entwicklung verständlich zu machen, noch einige Worte zu sagen. Einmal hatte der Neffe Moltke über seinen berühmten Onkel gesagt: Was gibt es Gemeinsames zwischen diesem Mann und mir? Deutlicher lässt sich die Qual über das ihm auferlegte Amt des deutschen Generalstabschefs nicht ausdrücken. Dann gibt es ein Wort Moltkes über seinen Gegenspieler, den französischen Marschall Joffre. Joffre hat wirklich Glück. In Frankreich gelten die Prinzen nichts. Das war die berechtigte Klage des deutschen Generalstabschefs über die häufige Übung, Prinzen zu Armeeoberbefehlshabern zu bestellen, ohne dass sie die Fähigkeit dazu besaßen. Dazu kam dann noch, wie schon gesagt, die Tatsache, dass deutsche Militärs hohen Ranges sowieso jede Unterordnung nur höchst widerwillig ertrugen. Galt doch ein kommandierender General mindestens so viel wie der Chef des Generalstabs. Man kann sich vorstellen, wie schwer es Moltke hatte, die Armeeoberbefehlshaber dazu zu bewegen, ihm laufend Meldungen zu geben. Schließlich kam ein weiterer Punkt hinzu, der die Führung erschwerte. Gewiss, die Funkgeräte funktionierten bereits, aber insgesamt war dieses Medium doch neu. Die Sprüche kamen zwar in unheimlicher Geschwindigkeit über große Strecken, aber dann blieben sie irgendwo liegen, auf den Tischen überarbeiteter Funker oder Dechiffrierer, die den Wert der einen Meldung von dem der anderen nicht zu unterscheiden vermochten. Zudem überdeckte der starke französische Sender des Eiffelturms die schwachen deutschen Feldsender. So kam es, dass Moltke zwar nicht völlig im Dunkeln tappte, aber den vollständigen Überblick, so wie ihn ein Generalstabschef braucht, den hatte er nicht. Er wusste nur Bruchstücke. Und so wusste er auch nur in Andeutungen von der Lücke zwischen der 1. und 2. Armee. Die Frage fraß sich in ihm fest: Stoßen die Engländer in diese Lücke hinein? Musste er daher noch mehr auf Süden eindrehen, um den Kampf ostwärts von Paris zu suchen? Zur Klärung dieser Frage schickte er den Oberstleutnant Hensch, den Chef seiner Nachrichtenabteilung, am Morgen des 8. September los. Vorher hatte er eine einstündige Unterredung unter 4 Augen mit ihm. Kein Mensch weiß, was dabei besprochen wurde. Kein Mensch weiß, welche genauen Aufträge oder gar Vollmachten an Hensch übergeben wurden. Bekannt war lediglich, er sollte für den Fall, dass bei der 2. oder der 1. Armee der Rückzug bereits im Gang war, diesen Rückzug beider Armeen auf Soissons dirigieren. Als Hensch losfuhr, tobte die Schlacht auf der ganzen 200 Kilometer langen Linie Paris-Verdun den dritten Tag. Er begann am linken Flügel der Angriffsfront. Natürlich wurde seine Fahrt beschwerlicher, als er sich dem rechten Flügel näherte. Natürlich war er Verwundeten begegnet und hatte ihre Panikmeldungen gehört. Natürlich hatte er sich mit Verkehrsstockungen herumplagen müssen. Natürlich hatte er rückläufige Bewegungen gesehen. Die Berichte, die er am Abend des 8. September 1914 bei der 2. Armee, nicht unmittelbar an der Sichelspitze, bekommen hatte, waren keine reinen Siegesbotschaften gewesen. Von dort hatte er übrigens noch eine Meldung an den Generalobersten von Moltke geschickt. Lage am rechten Flügel der 2. Armee ernst, aber nicht aussichtslos. Mit einer solchen Phrase war doch nichts anzufangen. Hensch musste die Labilität seines Chefs kennen. Moltke schrieb am Abend dieses 8. September an seine Frau: Ich kann kaum ausdrücken, mit welcher namenlosen Schwere die Last der Verantwortung der letzten Tage auf mir gelastet hat und noch lastet. Als Hensch am Mittag des 9. September bei der 1. Armee eintraf, stand diese vor dem Angriff gegen Flanke und Rücken der Paris-Armee, der dezimierten und erschöpften französischen 6. Armee. Nur behutsam bewegen sich englische Truppen gegen die Linke zur 2. Armee. Ihr rechter Flügel hält den Feind, der Linke hat mit der Nachbararmee, der 3. die Franzosen entscheidend geschlagen. Der Mitte der englisch-französischen Divisionen droht die Lücke zwischen Kluck und Bülow, also der 1. und 2. Armee, zur Falle zu werden. Im Gegensatz zum Oberbefehlshaber der 2. Armee von Bülow dachte der Reitergeneral von Kluck nicht daran, den Abgesandten der obersten Heeresleitung zu empfangen. Was er über ihn nicht nur gedacht, sondern auch vernehmlich ausgesprochen hat, ist leicht zu erraten. Hensch sprach mit dem Stabschef und dessen Vertreter. Er berichtete von den Panikmeldungen und den Verkehrsstockungen, die er unterwegs gehört und gesehen hatte. Unter Hinweis auf den Rückzug der 2. Armee und unter Berufung auf seine Vollmachten befahl er im Namen der obersten Heeresleitung den Rückzug auf Soissons. Hensch war, wie sein Chef Moltke, Pessimist. Er war kein Truppenoffizier und von Panikmeldungen leicht zu beeindrucken. Außerdem war er magenkrank. Natürlich war eine Krise da, aber wie wenige Schlachten verliefen ohne Krisen für den Sieger, bevor der Erfolg endgültig feststand. Die deutschen Reiter im Oisetal, 30 Kilometer von Paris entfernt, machten links um und später kehrt. Damit war die Marne-Schlacht verloren. Die Franzosen konnten es nicht glauben. Der Taxi-Angriff war ein Verzweiflungsakt gewesen, nicht mehr. Aber er leitete die große Wende ein. Nur zögernd gingen die bisher Kilometer um Kilometer zurückgejagten Franzosen, die in der für diese Zeit unmöglichsten Uniform steckten, wieder nach vorn. Nur zögernd schob sich der Poilu in roten Hosen und blauem Tuchmantel allmählich wieder von Dorf zu Dorf, aber diesmal vorwärts in Richtung Osten. Da ging ein großes Aufatmen durch die französische Armee. Mut steckt genauso an wie Feigheit. Am 11. September, zwei Tage nach dem verhängnisvollen Hensch-Besuch bei der Armee von Kluck, wurden sich die Franzosen überhaupt erst darüber klar, dass ihnen ein Wunder beschert worden war. Erst an diesem Tag gaben sie bekannt: Die Schlacht ostwärts von Paris, an der Marne, endete mit einem großen französischen Sieg. Der Oberbefehlshaber der 6. französischen Armee, General Joseph Monory, erließ einen Tagesbefehl, so wie Tagesbefehle eben sind, für den einen erhebend, für den anderen Anlass zum Kopfschütteln. Darin hieß es zum Schluss: Soldaten, dank eurer Tapferkeit kränzt der Sieg unsere Fahnen. Jetzt, da ihr diese herrliche Genugtuung kennt, haltet ihn fest. Wenn ich etwas hierzu beigetragen habe, fühle ich mich durch die größte Ehre belohnt, die mir in meiner langen Laufbahn zuteil werden konnte. Helden wie euch zu führen. Mit inniger Rührung spreche ich euch meinen Dank für eure Leistungen aus, denn ich danke euch das, wohin seit 44 Jahren alle meine Bemühungen und Kräfte zielten. Rache für 1870. In diesen Tagen schrieb Moltke an seine Frau in einem Brief: Die Kämpfe im Osten von Paris werden zu unseren Ungunsten ausfallen. Die eine unserer Armeen muss zurückgehen, die anderen werden folgen müssen. Ich muss das, was geschieht, tragen und werde mit meinem Land stehen oder fallen. Wir müssen ersticken in dem Kampf gegen Ost und West. Wie hieß es doch über die Schlacht im Reichsarchiv? Die Marne-Schlacht endete mit dem Sieg der deutschen Waffen. Dieser Sieg bot die Möglichkeit, das große Ziel des deutschen Operationsplanes trotz aller Irrungen und Wirrungen im letzten Augenblick doch noch zu erreichen. Da wurde das Westheer durch den Mund des Vertreters der obersten Heeresleitung in dem Augenblick zurückgerufen, als es im Begriff stand, die Früchte der vorangegangenen Kämpfe zu ernten. General Gröner, damals Chef der Abteilung Eisenbahn im Großen Generalstab, schreibt später in seinen Lebenserinnerungen: Die bereits im Aufmarsch enthaltene Schwäche des rechten Flügels hat eben an der Marne die zugespitzte Lage herbeigeführt. Dafür kann man nicht Oberstleutnant Hensch verantwortlich machen. Und im großen Hauptquartier hat man ihm damals auch keinen Vorwurf gemacht. Moltke selbst nahm auch stets die Schuld allein auf sich. Als einen Fehler von Hensch bezeichnet Gröner, dass Hensch sich seinen Auftrag von Moltke nicht schriftlich habe geben lassen. Er macht Hensch lediglich zum Vorwurf, dass er die Notwendigkeit des Rückzuges beim Armeeoberkommando II mit der schlechten Lage bei der 1. Armee und umgekehrt beim AOK 1 mit der Aussichtslosigkeit bei der 2. Armee begründet. Bald nach der Henschreise entstanden Gerüchte. Er sei zu weich gewesen. Hensch wurde versetzt und noch zum Oberst befördert. 3 Jahre kämpfte er gegen die Gerüchte an. Erst 1917 erhielt er eine gewisse Rehabilitierung. Am 24. Mai 1917 setzte Generaloberst Ludendorff den Schlusspunkt hinter die verlorene Marne-Schlacht. Sein Schreiben lautet: Chef des Generalstabes an alle obersten Kommando- und Militärverwaltungsbehörden der deutschen Armee betreffend den Auftrag des Oberstleutnant Hensch. Der königlich sächsische Oberst Hensch, Chef des Generalstabes der Militärverwaltung in Rumänien, hat eine Untersuchung über seine Tätigkeit am 8. und 9. September 1914 beantragt, um klarzustellen, ob das in weiten Kreisen des Heeres verbreitete Gerücht, er habe damals als Abgesandter der obersten Heeresleitung durch unberechtigten Eingriff in die Entschlüsse der Armeeoberkommandos den Rückzug von der Marne verschuldet, auf Wahrheit beruht. Ich habe dem Wunsch des Obersten Hensch stattgegeben. Das Ergebnis der Ermittlung ist folgendes: Oberst Hensch, damals noch Oberstleutnant und Abteilungschef beim Stabe des Chefs des Generalstabes des Feldheeres, erhielt am 8.9.1914 im Großen Hauptquartier mündlich vom Chef des Generalstabes des Feldheeres den Auftrag, zur 5. bis 1. Armee zu fahren und Klarheit über die Lage zu bringen. Für den Fall, dass auf dem rechten Heeresflügel bereits rückgängige Bewegungen eingeleitet seien, wurde er angewiesen, diese so zu dirigieren, dass die Lücke zwischen der 1. und 2. Armee wieder geschlossen wurde. 1. Armee möglichst in Richtung Soissons. Oberstleutnant Hensch war somit unter der angegebenen Voraussetzung ermächtigt, bindende Weisungen im Namen der obersten Heeresleitung zu geben. Für die Franzosen war jedenfalls das Wunder an der Marne geschehen. Schließlich wurde damit später die Invasion der Amerikaner ermöglicht. Der Albtraum Schlieffens konnte Wirklichkeit werden. Aber noch sind wir im September 1914. Nach außen siegte Deutschland noch. Auf dem Kriegsschauplatz im Osten war gerade ein großer Sieg errungen worden. Ein Sieg, der genau wie an der Marne, und das war das Verteufelte an der Sache, auch wieder nur vordergründig war. Der Kampf um Ostpreußen war im zweiten Teil des Schlieffenplanes behandelt. Hier sollte mit schwachen Kräften so lange gehalten werden, bis das Westheer den Gegner Frankreich mit kurzen, starken Schlägen zu Boden gezwungen hatte. Die Verteidigung gegen die russische Dampfwalze lag im Raum Ostpreußen und ostwärts der Weichsel bei der 8. Deutschen Armee und beim österreich-ungarischen Heer südlich davon. Diese 8. Deutsche Armee stand unter dem Befehl des Generalobersten von Prittwitz und Gaffron. Dazu gehörten das 1. Korps in Königsberg, das 17. Korps in Danzig, das 20. Korps in Allenstein und das 1. Reservekorps sowie die 3. Reservedivision und 3 Landwehrbrigaden. Ihren Rückhalt hatte die 8. Armee in den großen Festungen Königsberg, Thurn und Graudenz. Generaloberst von Prittwitz und Gaffron kannte seine Aufgabe. Ihm war von Moltke befohlen worden: Die 8. Armee darf sich nicht von der Weichsel abdrängen lassen. Wenn die Lösung dieser Aufgabe östlich der Weichsel nicht mehr möglich ist, dann muss um jeden Preis die Armee selbst erhalten werden. Dabei rechnete Generaloberst von Moltke keineswegs mit dem baldigen Eintreffen eines solchen äußersten Notfalles. Er erwartete vielmehr, dass auch geringe deutsche Kräfte bei geschickter Führung einer starken russischen Übermacht für längere Zeit gewachsen sein würden. Dazu aber durften sie sich nicht in die Verteidigung drängen lassen, sondern mussten angreifen. Deshalb hatte er denn auch aktive Divisionen in Ostpreußen belassen. Noch am 14. August befahl er dem Generalstabschef der 8. Deutschen Armee: Wenn die Russen kommen, nur keine Defensive, sondern Offensive, Offensive, Offensive. Moltke verstand unter dem Ausdruck für längere Zeit jedenfalls mehr als 3 Wochen. Der Befehlshaber der 8. Armee wurde jedoch bereits nach 3 Wochen nervös. Das war selbst Moltke zu viel. In seiner Beurteilung des russischen Gegners standen die Sätze: Schnelle Ausnutzung einer günstigen operativen Lage ist von den Russen nicht zu erwarten. Dagegen werden deutsche Führer beim Zusammenstoß mit ihnen Bewegungen wagen können, die sie sich einem in der Führung gleichwertigen Gegner gegenüber nicht erlauben dürften. Bei der Neigung, stehen zu bleiben und abzuwarten, werden Stellungskämpfe bevorzugt. Die Gewandtheit im Begegnungsgefecht ist gering. Überraschender, energischer Angriff drängt die Russen leicht in die Verteidigung. Die Marschleistungen sind im Allgemeinen geringer als bei uns. Überraschender Gegenstoß wird bei der Hilflosigkeit von Führer und Truppe meist Erfolg haben. Im Feuergefecht ist die russische Infanterie der unsrigen unterlegen. Die Friedensstärke nahm der deutsche Generalstab für 1914 mit 1.445.000 Soldaten, für den Winter noch um ein gutes Drittel höher an. Die ganze gewaltige Masse des russischen Heeres wurde trotz gelegentlicher revolutionärer Regungen noch als zarentreu, willig und zuverlässig beurteilt. Der russischen Armee hatte die Militärzeitung Rasvietschik in der Neujahrsausgabe des Jahres 1914 bereits Aufgabe und Ziel gewiesen. Uns allen ist sehr wohl bekannt, dass wir uns auf einen Krieg an der Westfront, vornehmlich gegen die Deutschen, vorbereiten. Deshalb müssen wir allen unseren Truppenübungen die Annahme zugrunde legen, dass wir gegen die Deutschen Krieg führen. Zum Beispiel muss immer die eine der manövrierenden Parteien die Deutsche heißen. Nicht nur die Truppe, das ganze russische Volk muss an den Gedanken gewöhnt werden, dass wir uns zum Vernichtungskampf gegen die Deutschen rüsten und dass die deutschen Staaten zerschlagen werden müssen, auch wenn wir dabei Hunderttausende von Menschen verlieren. Die Länge der Front im Osten betrug in der Luftlinie 900 Kilometer von der rumänischen Nordgrenze bis zur Ostsee bei Memel. 900 Kilometer Luftlinie. Tatsächlich waren es 1500 Kilometer. Trotz des, wie sich herausgestellt hat, falschen Entschlusses, aktive Verbände im Osten stehen zu lassen, waren auf deutscher Seite unter dem Strich nur 14 Divisionen zu zählen. Auf der russischen Seite waren es 31 Divisionen, davon die Masse im aktiven Dienst. Die Russen waren eindeutig überlegen. Trotzdem forderte Generaloberst von Moltke als Generalstabschef mit vollem Recht, dass die 8. deutsche Armee durch bessere Führung diesem Ansturm für längere Zeit gewachsen sein müsse. Ihm schienen drastische Maßnahmen geboten, als Prittwitz Gaffron am 21. August nach Luxemburg meldete: Da starke Kräfte aus allgemeiner Richtung Warschau im Vormarsch sind, kann ich die Lage vor meiner Front nicht ausnützen und trete noch in der Nacht Rückmarsch nach Westen an. Die Konsequenzen waren klar. Damit hätten sich die 2 anmarschierenden russischen Armeen, die Narew-Armee unter General Alexander Samsonow aus dem Süden und die Njemen-Armee unter General von Rennenkampf aus dem Osten, vereinigen können. Damit wäre der Vorteil, trotz aller Schwerfälligkeit und der mangelnden Führungskunst, eindeutig auf die Seite der Russen gerückt worden. Die deutschen Truppen hätten hinter die Weichsel zurückgehen müssen. Ostpreußen wäre verloren gewesen. Das wollte der Mann der Halbheiten, Generaloberst von Moltke, auch wieder nicht. Er schlug zunächst dem Oberbefehlshaber der 8. Armee vor, entweder den Angriff gegen die von Osten kommende russische Rennenkampfarmee wieder aufzunehmen oder unter dem Schutz der Masurischen Seen abzudrehen, um den Ostflügel der von dort zu erwartenden Narew-Armee unter Samsonow anzugreifen. Von Prittwitz lehnte beide Vorschläge ab. Er äußerte am 21. August abends sogar Zweifel, ob er mit den geringen eigenen Kräften auch nur die Weichsel werde halten können. Moltke forderte daraufhin die sofortige Ablösung des Generalobersten von Prittwitz und Gaffron und seines Generalstabschefs Generalmajor Graf von Waldersee beim Kaiser. Die Zustimmung wurde gegeben. Als Nachfolger wurden Hindenburg und Ludendorff bestimmt. Ludendorff, der als Generalstabsoffizier im Westen stand, erhielt einen Brief Moltkes mit den aufmunternden Sätzen: »Seien Sie mir nicht böse, dass ich Sie von einem Posten abrufe, auf dem Sie vielleicht vor einer entscheidenden Aktion stehen, die, so Gott will, durchschlagend sein wird. Sie müssen auch dieses Opfer dem Vaterlande bringen. Auch der Kaiser sieht mit Vertrauen auf Sie. Sie können natürlich nicht für das verantwortlich gemacht werden, was geschehen ist. Aber Sie können mit Ihrer Energie noch das Schlimmste abwenden. Folgen Sie also dem neuen Ruf, der ehrenvollste für Sie ist, der einem Soldaten werden kann. Sie werden das in Sie gesetzte Vertrauen nicht zu Schanden machen.« Die beiden Hauptfiguren dieser Schlacht um Tannenberg und an den Masurischen Seen, Hindenburg und Ludendorff, trafen sich zum ersten Mal am 23. August 1914, früh 3 Uhr in der Bahnhofshalle Hannover. Damals entstand eine militärische Ehe, deren Konsequenzen niemand auch nur zu ahnen vermochte. Es trafen sich zwei Offiziere, die Geschichte machen sollten. Den einen werden wir später als Reichspräsidenten der Weimarer Republik wiederfinden, den anderen als ihren kompromisslosen Hassgegner. Der eine, der ältere, war der bis zu diesem Tage im Ruhestand lebende General der Infanterie Paul von Benneckendorff und von Hindenburg. Der andere, Generalmajor Erich Ludendorff. Sie sollten den Befehl über die 8. Deutsche Armee übernehmen. Beide sahen sich in Hannover zum ersten Mal. Hindenburg schreibt in seinem Buch Aus meinem Leben über diese Stunde. Der General war mir bis zu diesem Augenblick fremd gewesen. Und Ludendorff vermerkt in seinen Kriegserinnerungen ebenso lapidar: In Hannover war der General auf dem Bahnhof. Ich meldete mich bei ihm. Wir sahen uns dabei zum ersten Mal. Alles andere gehört in das Gebiet der Legendenbildung. Es ist wichtig, diese Tatsache festzuhalten. Denn um die militärische Ehe Hindenburgs und Ludendorffs wurden bereits nach der Schlacht bei Tannenberg Legenden gewoben. So sollten die Freimaurer diese Ehe gestiftet haben, wie auch Hensch unter ihrem Einfluss den Rückzugsbefehl gegeben haben soll. So widerspruchsvoll dies ist, so falsch auch. Hindenburg und Ludendorff sahen sich zum ersten Mal. Aber der Heroenkult um sie konnte nun beginnen. Der Zug hielt nur wenige Minuten in Hannover. Beide gingen in ihr Abteil. Ludendorff, vom Hauptquartier kommend, unterrichtete den reaktivierten Hindenburg über die Lage im Osten. Dann gingen sie schlafen. Der Zug rollte zum Hauptquartier der 8. Armee nach Marienburg in Ostpreußen. Am 23. August, nachmittags um 2 Uhr, trafen sie in der alten Ordensstadt ein. Die Ablösung des Armeeoberbefehlshabers von Prittwitz und Gaffron wäre gar nicht notwendig gewesen. Seine kommandierenden Generäle beurteilten die Lage von ihren Fronten viel günstiger. Sie dachten gar nicht daran, Ostpreußen zu räumen oder hinter die Weichsel auszuweichen. Und ihre Meinung hatte sich inzwischen auch beim Armeeoberkommando durchgesetzt. Prittwitz-Gaffron hatte von neuem Tritt gefasst. Seine Nerven waren wieder in Ordnung. Aber da waren Hindenburg und Ludendorff bereits eingetroffen. Die Ablösung erfolgte. Der erste Schritt war getan, der zweite nicht mehr aufzuhalten. Der russische Aufmarschplan war mit dem französischen Generalstab abgesprochen. Russland musste so mobilisieren, dass eine Offensive im Rücken der Deutschen am gleichen Tage des Angriffs der Deutschen gegen die Franzosen möglich war. Das war der 15. Mobilmachungstag oder der Tag X plus 15. Natürlich, die volle Mobilmachung aller 6 Millionen Soldaten, die der Zar insgesamt einsetzen konnte, war bis zu diesem Tag nicht möglich. Aber ein Teil, nämlich 800.000 Mann, sollte schon in den letzten Augusttagen 1914 unbedingt gegen Ostpreußen marschieren. Alljährlich hatten über diese notwendigen Koordinierungen Stabsgespräche innerhalb des französisch-russischen Bündnisses stattgefunden. 1912 kam der Chef des russischen Generalstabes, General Jilinski, nach Paris. 1913 war der französische Oberkommandierende, General Joffre, Gast in Moskau. Der für den Osten geltende Teil des Schliefenplans war eindeutig und klar. Hier hieß es: Die zahlenmäßig unterlegene deutsche Armee greift den Flügel des Gegners an, der zuerst in die eigene Schlagweite kommt. Dieser Flügel ist mit allen Kräften anzugreifen. Die Betonung lag auf den Worten »mit allen Kräften«. Und genau nach diesem Rezept handelten Hindenburg und sein Chef Ludendorff. Sie beschlossen zunächst Samsonow, also die im Süden stehende russische Armee, mit dem letzten verfügbaren Soldaten und der letzten heranzuholenden Kanone anzugreifen. Diese Armee wollten sie schlagen, um sich dann in Gewaltmärschen an den Masurischen Seen vorbei gegen die im Norden stehende Armee unter dem General von Rennenkampf zu wenden und ihn ebenfalls zu vernichten. Dabei wagten sie es, ganz schwache Kräfte vor der Rennenkampfarmee stehen zu lassen, mit dem Auftrag, starke deutsche Teile vorzutäuschen. Hindenburg stellte gegen die Samsonow-Armee seine Kräfte in einem nach Süden, also gegen den Feind hin, offenen Halbkreis auf, der mit einem Halbmesser von etwas mehr als 40 Kilometern um den kleinen Ort Neidenburg lag. Dem russischen General Samsonow, der übrigens schon einen Anfangserfolg gegen die deutsche 8. Armee, damals noch unter von Prittwitz und Gaffron, errungen hatte und daher glaubte, die Deutschen seien in vollem Rückzug, wurde es bei dieser Aufstellung der Deutschen unmöglich gemacht, seine Übermacht voll zur Geltung zu bringen. Seine Front wurde schmal und bekam große Tiefe und verletzliche Flanken. Genau das hatten Hindenburg und Ludendorff gewollt. Samsonow rückte prompt in die gestellte Falle. Seine sonst so kühle Klugheit wurde von dem heißen Wunsch übermannt, vor Rennenkampf die Deutschen zu schlagen, vor Rennenkampf in Berlin zu sein. Am 31. August war die Schlacht geschlagen. Es war ein Cannes-Sieg, eine beinahe mustergültige Umklammerung der Russen durch die Deutschen geworden. Nur rückwärtige Staffeln der Russen konnten entkommen. Regimenter, Divisionsstäbe und Generäle gaben sich gefangen. Die Zahl der Toten war ungeheuerlich für damalige Begriffe. General Samsonow erschoss sich. Von diesen dramatischen Ereignissen war die andere russische Armee unter Rennenkampf kaum zwei Tagesmärsche entfernt. Der lebenslustige Russe hatte sein Hauptquartier in Insterburg im wirtlichen Dessauer Hof aufgeschlagen. Er beschäftigte sich in diesen Tagen noch mit Fragen der Militärbürokratie wie Bekanntmachung. Der Generaladjutant seiner kaiserlichen Majestät, General der Kavallerie von Rennenkampf, befiehlt, dass alle Frauen gegen Bezahlung die Wäsche der Angehörigen des russischen Heeres waschen müssen. Insterburg, den 28. August 1914. Es ist nie bewiesen worden, ob Rennenkampf Samsonow kaltblütig seinem Schicksal überlassen hat. Ob er ihm die Niederlage wünschte, um selbst die Deutschen schlagen zu können und seinerseits als Erster in Berlin zu sein. Aber jetzt wusste Rennenkampf, dass die Reihe an ihn kam. Er versuchte, eine günstige Verteidigungsstellung beiderseits von Angerburg zu beziehen. Mit seinem rechten Flügel lehnte er sich an das Haff an. Damit wurde er dort unangreifbar. Aber auch das war wieder eine schmucklose Verteidigungstaktik. Hindenburg handelte anders. Der rechte, an das Haff angelehnte Flügel Rennenkampfs war für ihn uninteressant. Der linke Flügel des Russen war wichtig. Wieder ging sein Plan auf die Vernichtung des Gegners durch Umfassung aus. Er wollte Rennenkampf so angreifen, dass dieser mit schräger Front kämpfen musste und dadurch seine überlegenen Streitkräfte ebenfalls nicht voll zum Einsatz bringen konnte. Allerdings muss hier Moltke Genüge geschehen. Ohne das 11. Deutsche Korps, das Garde-Reserve-Korps und die 8. Kavalleriedivision, die Moltke am 27. August 1914 von der lothringischen Front her nach Ostpreußen hatte abfahren lassen, wäre Hindenburg nicht in der Lage gewesen, Rennenkampf mit Erfolg anzugreifen. Diese Korps haben an der Marne gefehlt, aber hier in Ostpreußen gaben sie den Ausschlag für den Sieg. Auch Rennenkampf wurde geschlagen. Jedoch hier gelang die Umfassung nicht so, wie sie geplant war. Die Masse der Soldaten dieser russischen Armee konnte entkommen. Zwei russische Armeen, jede für sich stärker als der deutsche Gegner, wurden jedoch besiegt. Die Fehler der Russen waren offenkundig. Einmal war die russische Führung schwerfällig und verzichtete auf die Ausnützung ihrer Übermacht. Unterführer und Truppe waren ideenlos. Sie versagten, wenn sie nicht ganz klare Befehle erhielten. Der deutsche Begriff der Auftragstaktik war ihnen fremd. Schließlich, der russische Vormarsch war übereilt angesetzt, um Frankreich zu entlasten. Teilweise war mit nur halbfertigen Verbänden angetreten worden. Der Nachschub versagte völlig und alle Truppenbewegungen wurden offen gefunkt. Deutschland hatte wieder gesiegt. Der Erfolg auf dem östlichen Kriegsschauplatz war trotz des Sieges der Russen in Galizien gegen die österreich-ungarische Armee auf der Seite der Mittelmächte geblieben. Es war den Russen nicht gelungen, die Ostfront der Mittelmächte niederzuwalzen. Ostpreußen war befreit. Aber die Deutschen hatten die Marne-Schlacht verloren. In Deutschland selbst glaubte noch niemand an die damit verbundene Wende des Krieges. Nach den hier verteilten Extrablättern wurde immer noch an allen Fronten gesiegt. Nach außen hin glänzte noch alles. Deutschland siegte an allen Fronten. Deutsche Armeen standen in Nordfrankreich. Sie wären beinahe in Paris einmarschiert. Eine deutsche Armee unter guter Führung hatte die russische Dampfwalze zum Stehen gebracht. Der gefürchtete Zweifrontenkrieg hatte seine Schrecken verloren. Zwar hatten die deutschen Armeen glänzende Siege erfochten, zwar standen sie tief in der Feinde Land, zwar hatten sie dem Gegner erhebliche Verluste zugefügt. Allein es waren, wie der Fachausdruck lautet, ordinäre und keine entscheidenden Siege. Die Verluste des Gegners trafen ihn nicht im Kern. Frankreich war nicht niedergeworfen. Die Entscheidung, wie die Deutschen sie gesucht hatten, war nicht gefallen. Was aber war tatsächlich geschehen? Die Soldaten der verschiedensten Nationen und in den verschiedensten Uniformen standen sich auf einmal gegenüber. Wohlgemerkt, sie standen. Der eine konnte nicht mehr vor, der andere wollte nicht mehr zurück. Gewiss, hier wurde noch eine alte Scheune erobert, dort musste ein halbes Dorf geräumt werden. Aber das schlug alles nicht zu Buche. In Wirklichkeit konnte man sich auf der Straße oder auf dem freien Feld nicht mehr sehen lassen, denn wenige hundert Meter entfernt, oder meistens noch näher, stand der Feind. Damit änderte der Krieg sein Gesicht. Die Kriegsmaschine kam zum Stehen. Die Heere wurden unbeweglich. Die wenigsten haben es allerdings bemerkt. Damals, vor 50 Jahren, als der deutsche Soldat und seine Gegner plötzlich das Bajonett des Angriffs weglegten und zur neuen Waffe, zum Spaten für die Verteidigung greifen mussten. Etwas Unbekanntes war in diesen Krieg eingetreten. Der Grabenkrieg begann. Die Fronten begannen zu erstarren. Man krallte sich an den Boden, dort, wo man gerade war, und man hielt, was man hatte. Der Begriff Stellungskrieg wurde geboren. Und bald sollte das Wort Trommelfeuer die Herzen lähmen.